Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Wie kann man? Mein Name ist Sven am Mikrofon. Wie kann man eine Tassimo-Maschine entkalken oder reinigen? Dazu gibt es mehrere Möglichkeiten. Ihr habt bei der Lieferung eurer Tassimo Bosch Kapselmaschine eine Plastik-Diss, nennt sich so. Die legt man ja oben rein wie die Kapseln. Und dann kann man mit einem einfachen Drücken das komplette Wasser durchspülen lassen. Dann ist das eine normale Reinigung. Sollte nach einer gewissen Zeit die Maschine entkalkt werden, so müsst ihr 500 ml Wasser in den Wasserbehälter packen, 100 ml Bio-Kalker flüssig dazu kippen und dann ein höheres Gefäß unter den Behälter stellen, also wo die Spritzpistole ist, wo der Kaffee rauskommt. Man macht auch da unten noch den Kasten ab, damit ihr ein größeres Gefäß da reinpacken könnt, was ungefähr so 600 ml auffangen kann. Dann nehmt ihr euren Knopf, da drückt ihr 5 Sekunden drauf. Als Blinder kann man das so nicht mitbekommen, oder Sehbehinderter, dass die beiden Lampen leuchten. Und dieser Prozess geht ca. 30 Minuten. Und nach diesen 30 Minuten ist die Lampe wieder normal gelb und sie ist dann wieder betriebsbereit. Also wenn ihr merkt, dass die Maschine nicht mehr tuck, tuck, tuck, tuck, tuck macht und ist total in einem ruhigen Zustand, dann ist die Entkalkungsphase beendet. Ja, ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen weiterhelfen und viel Spaß beim Kaffee trinken.